Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Professor Van Dusen und die verschwundenen Millionäre von Michael Koser. Es war die Hochzeit des Jahres. Ganz New York redete darüber und ganz New York war dabei. Das Fußvolk stand draußen und reckte die Hälse. Die geladenen Spitzen der Gesellschaft saßen drinnen in der kleinen, aber feudalen St. Paul's Kapelle am Broadway, der ältesten Kirche in der ganzen Stadt. Gold, Silber und Juwelen glitzerten, Orchideen dufteten. Unsinn, Orchideen duften nicht. Aber sie waren jedenfalls da, wie alles, was Rang und Namen hatte. Denn Bräutigam und Braut gehörten unbestritten zur absoluten Crème de la Crème, zu den oberen 400, wie man in New York sagt. Willst du Hutchinson, Jefferson, Hatch, die hier anwesende Penelope de Witt, zu deinem dir ehelich angetrauten Weibe nehmen, sie lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Ja. Willst du Penelope de Witt, den hier anwesenden Hutchinson, Jefferson, Hatch, zu deinem angetrauten Ehemann nehmen, ihn lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Ich will. Ja, Sie haben richtig gehört, meine Damen und Herren. Ich war es, der verheiratet wurde. Ich, Hutchinson Hatch, und zwar mit meiner alten Freundin Penny DeWitt. Sie erinnern sich vielleicht noch an den Leichenräuberfall. So erkläre ich euch denn zu Mann und Frau. Meine Hochzeit am 28. Februar 1901 war der erste Höhepunkt in der Affäre um die verschwundenen Millionäre. Diese ganz und gar unglaubliche Geschichte ist in der Van Dusen-Chronik bisher nicht verzeichnet worden. Oder wenn doch, dann als einer der seltenen Misserfolge von Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen, der Denkmaschine, dem überragenden Wissenschaftler und einmaligen Amateurkriminologen. Aber der Fall war kein Misserfolg. Im Gegenteil. Angefangen hat die Sache nicht mit der Hochzeit, sondern gut 4 Wochen früher. Und zwar so, wie viele Fälle des Professors anfangen. Im Salon des wohlbekannten Backsteinhauses an der 35. Straße West erschien Dina James mit einer ebenfalls wohlbekannten Visitenkarte auf dem obligatorischen Silbertablett. Sieh da, Detective Sergeant Caruso beehrt mich mit seinem Besuch. Anscheinend weiß die Kripo mal wieder nicht weiter. Zweifellos, mein lieber Hedge. Ein rätselhafter Fall, wie ich annehme. Ein Fall, welcher die Herren von Marbury Street im Allgemeinen und einen gewissen Detective Sergeant im Besonderen vor unlösbare Probleme stellt. Also das Übliche, Professor. Und ich kann mir auch schon denken, was ihm auf der Seele liegt, unserem Freund Caruso. In der Tat, mein lieber Hedge. Also eigentlich war auch das noch nicht der Anfang. Der lag noch weiter zurück. Ich glaube, es war Ende 1900, als die ersten Gerüchte in der New Yorker Gesellschaft herumschwirrten. Gerüchte über prominente Zeitgenossen, die plötzlich nicht mehr unter uns waren. Verschwunden. Von einem Tag auf den anderen. Billy Bollock zum Beispiel, Multimillionär und angejahrter Playboy. Oder die Operettendiva Gloria Carson. Dann war da noch Livingstone Fish, der gefragte Strafverteidiger. Und erst vor einer Woche Mr. Morgan Junior, der Eisen- und Stahlkönig. Weg, wie die anderen. Und wir haben keine Ahnung, was los ist. Natürlich nicht, Caruso, das wäre schließlich auch das erste Mal. Hedge, die Fälle, welche Sie soeben aufzählten, Caruso, Bollocks, Carson etc. Alle diese Fälle haben Sie doch wohl gründlich untersucht. Ja, klar, Professor, klar, aber... Aber Ergebnis null. Wenn ich mich im Daily New Yorker so auslassen durfte, wie ich wollte, Caruso, wissen Sie, was ich dann über Sie schreiben würde? Nein, Mr. Hedge, und ich will es auch nicht wissen. Caruso ist los, würde ich schreiben. Caruso ist los, und zwar gleich dreimal. Los? Wieso? Verstehe ich nicht. Caruso, würde ich schreiben, ist ahnungslos, hilflos, ratlos, wie immer. Also, und darum wendet er sich wie immer an einen Größeren, an Professor Dr. Augustus van Dusen. Bitte, Mr. Hedge, mir ist gar nicht nach Ihren Witzen. Auch ich möchte Sie dringend ersuchen, mein lieber Hedge, Ihrem Sarkasmus in Bezug auf den Detective Sergeant Zügel anzulegen. Bitte, bitte. In der Sache dürften Sie jedoch das Richtige getroffen haben. Also, oder gehe ich fehl in der Annahme, mein guter Caruso, dass Sie wünschen, ich möge Ihnen in kriminologischer Hinsicht ein wenig unter die Arme greifen? Oh ja, Professor, bitte. Ja? Demnach gehe ich fehl und Sie wünschen nicht. Doch, ich bin ja ganz durcheinander, Professor. Helfen Sie uns, bitte. Gleich fällt er auf die Knie und fängt an zu weinen. Ihr Ansinnen, Caruso, ehrt mich, rührt mich, besser gesagt. Und ich würde Ihnen gern, wie bereits in früheren Fällen, noch dieses Mal den einen oder anderen Wink geben, wenn es nicht so viel Wichtigeres, Schwerwiegenderes zu tun gäbe. Wissenschaft und Technik sind in Bewegung, der Fortschritt schreitet fort. Danke, mein lieber Hedge. Überall auf der Welt treten Forschungen von noch gar nicht abzuschätzender Bedeutung in ihr entscheidendes Stadium. In Großbritannien beschäftigt sich Ernest Rutherford angelegentlich mit der Alpha- und Beta-Strahlung radioaktiver Atome. Max Planck in Deutschland widmet sich der Ausarbeitung seiner hochinteressanten Quantentheorie. Graf Zeppelin bereitet die erste Fahrt des von ihm entwickelten starren Luftschiffes vor. Unsere Landsleute, die Brüder Wright, unternehmen bereits recht erfolgreiche Flugversuche mit Drachenfliegern. Und last but not least, in Österreich steht das epochale Handbuch der Kriminalistik von Hans Groß vor der Vollendung. So weit, so gut, meine Herren. Doch was? So fragt die Menschheit, was tut Professor van Dusen? Flugversuche mit Drachenfliegern. Wo bleiben die vitalen Impulse, die entscheidenden Beiträge des Mannes, der als der Größte unter den lebenden Naturwissenschaftlern eingestuft wird? Die Menschheit wartet, meine Herren, und Sie, Caruso, Sie kommen mir mit irgendwelchen Millionären, die Ihnen verloren gegangen sind. Oh, schämen Sie sich, Caruso. Gehen Sie in sich und gehen Sie von hinten. Wenn Sie nicht wollen, Professor. Ich hab's mir ja immer gedacht. Irgendwann kommt mal ein Fall, der ist sogar für Professor van Dusen zu schwierig. Ja, dann... Einen Augenblick, Caruso. Sagten Sie zu schwierig für Professor van Dusen? Das hat er gesagt, Professor. Ich hab's genau gehört. Ich hab gedacht, weil Sie kneifen, Professor. Das Denken, mein guter Caruso, sollten Sie besser denen überlassen, welche über die dazu geeignete intellektuelle Ausstattung verfügen. Kommen Sie zurück. Setzen Sie sich wieder. Ja, dann, Professor. Erstatten Sie Bericht. Ich habe mich entschlossen, Ihrem Fall ein gewisses, wenn auch nicht allzu umfangreiches Quantum meiner kostbaren Zeit zu opfern. Die Zeit, die geopfert wurde, war dann schließlich eher meine. Wie üblich. Der Assistent musste herumrennen und Fragen stellen, wie es ihm der Professor vorgeschrieben hatte. Bei der Polizei, bei den Familien und Freunden der Verschwundenen, bei ihren Banken. Der Meister blieb zu Hause und dachte nach, sagte er. Wie auch immer, bei dieser gedeihlichen Zusammenarbeit kam sogar was raus. 4 Millionäre bzw. prominente Persönlichkeiten sind binnen kurzer Zeit verschwunden, mein lieber Hedge. Und alle 4 Fälle weisen gewisse auffällige, um nicht zu sagen, ins Auge springende Gemeinsamkeiten auf. Ach ja? Ohne jeden Zweifel, mein lieber Hedge. Punkt 1. Alle verschwundenen Personen standen im mittleren Alter. Oder auch, wie man zu sagen pflegt, in den besten Jahren. Na und? Ich auch. Ganz recht, mein lieber Hedge. Punkt 2. Während sämtliche Verschwundenen sich eines erheblichen finanziellen wie ökonomischen Wohlstandes erfreuen konnten, wurden sie im persönlichen Bereich von schwerwiegenden Problemen heimgesucht. Also das sind zerrüttete Ehen, missratene Kinder, Familienstreitigkeiten. Sie denken an Selbstmord, Professor. Nicht ausgeschlossen, mein lieber Hedge. Punkt 3. Bevor besagte 4 Personen verschwanden, wurden von ihren privaten Konten hohe Beträge abgehoben. Und dieses Geld ist mit den Leuten verschwunden. Ja, das sieht eher nach Entführung aus, Professor. Oder Pressung. Meinen Sie, Hedge? Nun, wie dem auch sei, angesichts der von mir umrissenen Fakten liegt das weitere Prozedere des Kriminologen deutlich auf der Hand. Pro was? Prozedere, mein lieber Hedge. Mein weiteres Vorgehen. Ach so, Sie meinen, was Sie jetzt tun werden. Na, das ist doch klar. Sie nehmen die 4 Verschwindefälle ganz genau unter die Lupe. Wer, was, wann, wie und so weiter und so fort. Mein lieber Hedge, ich denke nicht daran. Nein? Na, dann verstehe ich nicht, wie... Natürlich verstehen Sie nicht, mein lieber Hedge. Ich werde nicht die 4 zurückliegenden, wie sagten Sie doch, Verschwindefälle untersuchen, sondern mich dem 5. widmen. Dem 5? Aber Professor, den gibt's doch gar nicht. Es wird ihn geben, mein lieber Hedge. Glauben Sie mir. Ich habe einen Plan gefasst. Einen Plan, in welchem Sie, mein lieber Hedge, die Hauptrolle spielen werden. Sie wissen, wie der Shikari, der indische Großwildjäger, es anstellt, wenn er einen Tiger zu erlegen wünscht. Nicht die leiseste Ahnung, Professor. Er benutzt einen Köder, in der Regel ein Zicklein, welches er auf einer Lichtung im Dschungel anpflöckt, auf das es durch sein angstvolles Meckern das blutgierige Raubtier herbeilockert. Sehr interessant, Professor, aber mir ist nicht klar... Sie, mein lieber Hedge, werden mein Köder sein. Ach, soll ich meckern? In diesem Falle handelt es sich selbstverständlich nicht um ein Zicklein, vielmehr um einen verschwundenen Millionär. Den 5. Und den soll ich mimen, Professor? Wie denn? Ich bin kein Millionär. Das wird sich finden. Und verschwunden bin ich auch nicht. Noch nicht. Doch seien Sie überzeugt, mein lieber Hedge. Sie werden verschwinden. Hoffentlich tauche ich auch wieder auf. Das wollen wir doch annehmen, auch wenn rein kriminologisch betrachtet Ihr Wiederauftauchen von nicht eben erheblicher Relevanz für den Fall sein dürfte. Danke vielmals, Professor. Keine Ursache. Meines Wissens verlangt das Gesetz die Erfüllung gewisser Präliminarien, bevor es einer Person gestattet wird, in den Stand der Ehe zu treten. Wie groß ist der dafür benötigte Zeitraum? Für Aufgebot etc.? Naja, 3 bis 4 Wochen. Sehr schön. Sie werden in 3 bis 4 Wochen heiraten, mein lieber Hedge. Was? Wen denn? Das bleibt Ihnen überlassen. Eine beliebige Person weiblichen Geschlechts. Wie gesagt, Sie werden heiraten und kurz nach der Hochzeit werden Sie unglücklich werden. Das glaube ich Ihnen aufs Wort, Professor. Sie werden sich mit Ihrer Frau streiten. Und wie? Sie werden die gemeinsame Wohnung verlassen. Mit Wonne, Professor. Sie werden eine Junggesellenwohnung beziehen und damit beginnen, ein hektisches Lotterleben zu führen. Das wird ja immer besser. Sie werden mit vollen Händen Geld ausgeben. Das brauchen Sie mir nicht zweimal zu sagen, Professor. Ich sehe nur ein Problem. Ich habe kein Geld. Sie selbst nicht, mein lieber Hedge. Doch ist nicht Ihr Herr Vater Millionär, wenn ich recht informiert bin? Multimillionär, Professor. Aber wenn Sie glauben, dass der mir Geld zum Verlottern gibt, dann sind Sie auf dem falschen Dampfer. Im Gegenteil. Wenn ich mich nicht anständig aufführe, verstößt er mich und streicht mich aus einem Testament. Ich werde mit Ihrem Herrn Vater reden, mein lieber Hedge. Damit war alles geklärt. Es folgte die bereits kurz geschilderte Hochzeit des Jahres. Millionenerbe heiratet Tochter aus ältester New Yorker Familie. Und dann ging es los mit dem unaufhaltsamen Verfall und Niedergang des Hutchinson Hedge. In seiner Tragik, Größe und Dramatik nur vergleichbar dem bekannten Untergang des Römischen Reiches. Sie werden Verständnis dafür haben, meine Damen und Herren, dass ich Ihnen die Einzelheiten dieser schlimmen Geschichte nicht selbst erzähle. Dafür überlasse ich das Wort meiner Kollegin Amanda Snoopington, der weithin bekannten Klatschkolumnistin vom New York Herald. Sie wird Ihnen jetzt das eine oder andere Zitat aus ihrer wöchentlichen Spalte »Kleiner Klatsch um große Tiere« zu Gehör bringen. Bitte, Amanda. Noch nicht verhallt sind die festlichen Orgelklänge, noch nicht verblüht die Rosen im Brautbouquet, da erreicht uns ungewohnte Kunde aus den Flitterwochen eines gewissen jungen Paares. Von Liebesbeweisen in Form fliegender Teller und Tassen, aus feinstem Porzellan versteht sich, ist die Rede, von lauten Worten und sich heftig schließenden Türen. Wird, so fragt sich die Gesellschaft unserer Metropole, wird aus der Hochzeit die Scheidung des Jahres? Welche nicht unbekannte Persönlichkeit wurde gestern in Delmonicos Luxuslokal beobachtet, beim verschwiegenen Souper mit einer reizenden Ratte vom Ballett der Met, weit, weit nach Mitternacht? Pfui, Mr. H., schämen Sie sich. Noch keine Woche vermählt und schon solche Eskapaden. Auf unsere Frage, weshalb er die eheliche Wohnung in der vornehmen Fifth Avenue verlassen und sich in einem Penthouse über dem neuen großen Emporium am Times Square einquartiert habe, antwortete uns Haha, frisch vermählter voller Reue, er wolle sich selbst verwirklichen und in Zukunft so leben, wie es ihm gefalle, nämlich sturmfrei. Wieder einmal wurde die Nacht zum Tage, als New Yorks führender Playboy seine Freunde und, nun ja, Freundinnen in den Räumen von Hoffmans Bar empfing. Der Champagner floss in Strömen, beim Glücksspiel wechselten Unsummen die Besitzer und auf dem Höhepunkt des Abends soll Schönheitstänzerin Lily LaRue in paradiesischem Zustand, wie man munkelt, einer gigantischen Cremetorte enthüpft sein. Trubel, Heiterkeit, Wein, Weib und Gesang, Sause auf Sause, ohne Pause. Und doch, er scheint nicht glücklich zu sein, unser Mr. H. Kann er sie nicht vergessen, die Verlassene, im kalten, einsamen Prunk der Fifth Avenue? Will der Playboy durch die laute Hektik seiner ruhelosen Vergnügungen vielleicht nur die Leere in seinem Herzen betäuben, die Sehnsucht nach einem Leben von anderer, edlerer Art? Sehr schön gesagt, Amanda. Sehr schön. Dank. Vielen Dank. Das reicht. Ja, jetzt wissen Sie Bescheid, meine Damen und Herren. Ein Sumpf ohne Boden, ein Abgrund an Lotterei. Ab und zu, wenn er allein war in seiner sturmfreien Junggesellenbude, übrigens in einem Haus, das Daddy gehörte, nahm der schlimme Playboy und Lotterbube das Telefon und ließ sich mit einer Nummer in der 35. Straße West verbinden. Eines Nachts, am 4. April 1901, passierte tatsächlich das, worauf wir seit Wochen warteten. Es war im Hoffman House, an der längsten Bar auf dem amerikanischen Kontinent. Lily LaRue, meine derzeitige ständige Begleiterin, hatte mir eine Szene gemacht und mich schnöde sitzen lassen. Und da saß ich nun vor einem dreifachen Whisky und blies Trübsal. Sie gestatten, dass ich mich zu Ihnen setze? Bitte. Von mir aus Platz genug. Ich danke Ihnen. »Ich Ich sehe es Ihnen an. Sie sind nicht glücklich. Was geht Sie das an? Gar nichts. Oder sehr viel. Je nachdem. Das hängt von Ihnen ab, Mr. Hedge. Sie kennen mich? Wer kennt Sie nicht, Mr. Hedge? Frisch gebackener Ehemann, notorischer Playboy, getrennt lebend, aber nicht geschieden. Und wissen Sie, warum nicht? Weil mein teures Weib mir dann auch noch den letzten Dollar abknüpfen würde. Ja, so ist das Leben. Hören Sie, Mr. Hedge, ich könnte Ihnen helfen. Was Sie nicht sagen. Ich könnte Ihnen helfen, ein neues Leben anzufangen. Ah, Sie sind von der Heilsarmee. Nein, Mr. Hedge, ich bin nicht von der Heilsarmee. Das neue Leben, zu dem ich Ihnen verhelfen könnte, ist von durchaus irdischer Natur. Müsste nur 20 sein. Ja, verjüngen kann ich Sie leider nicht, Mr. Hedge. Aber ich kann die eine oder andere unglückliche Entscheidung, die Sie getroffen haben, aus Ihrem Leben streichen. Ich kann Ihnen einen neuen Anfang ermöglichen, Mr. Hedge. Ich kann einen völlig anderen Menschen aus Ihnen machen. Das geht? Ja, Mr. Hedge, das geht. Das ginge, falls Sie bereit wären, meine Bemühungen zu honorieren. Geld wollen Sie. Viel Geld, Mr. Hedge, ich sage es Ihnen ganz offen. Aber dafür biete ich Ihnen das, was Sie mehr als alles auf der Welt wollen, Mr. Hedge. Die Möglichkeit, Ihre Misere ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Die Möglichkeit, ganz neu zu beginnen. Heißen Sie etwa Mephistopheles? Oh, zu viel der Ehre, Mr. Hedge. Nennen Sie mich Phönix, Mr. Phönix, ein symbolischer Name. Sie wissen ja, der Phönix aus der Asche, neues Leben, blüht aus den Ruinen. Sie werden mich bald wiedersehen, Mr. Hedge. Wie soll ich Mr. Phönix beschreiben? Nicht mehr jung, nicht sehr groß, gut gekleidet, schlanke, kräftige Hände, wie ein Pianist oder ein Chirurg. Im Ganzen unauffällig, abgesehen vom gepflegten schwarzen Vollbart. Ich war sicher, dass ich ihn noch nie gesehen hatte, aber genauso sicher war ich, dass er mich an irgendwen oder irgendwas erinnerte. Darüber dachte ich nach, als ich bald nach dem merkwürdigen Gespräch nach Hause ging. Aber dann ließ ich das Nachdenken, das mir sowieso nichts erliegt, und tat das, was jetzt vordringlich war. Ich rief den Professor an. Hallali, mein lieber Hedge. Hallali? Wie der Waldmann sich auszudrücken pflegt. Das Wild hat angebissen. Petri heil, wie der Angler sich auszudrücken pflegt. Auch diesmal, lieber Hedge, wenn Sie es wünschen. Die Hauptsache ist doch, dass mein Plan zum Erfolg geführt hat. Noch nicht ganz, Professor. Wer ist dieser Mr. Phönix? Was hat er mit mir vor und was für eine Rolle spielt er im Fall der vier Verschwundenen? Aber mein lieber Hedge, das liegt doch wohl klar auf der Hand. Und was die übrigen Fragen betrifft, die richtigen Antworten darauf sind nur noch eine Frage der Zeit. Ach. In Kürze, davon bin ich überzeugt, in Kürze wird der mysteriöse Mr. Phönix sich zum zweiten Male mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie, mein lieber Hedge, wie sagen Sie doch immer so schön, Sie bleiben am Ball. Von nun an werden Sie mich regelmäßig jeden Morgen anläuten. Noch vor dem Frühstück. Muss das sein, Professor? Mein lieber Hedge, es muss sein. Allem Anschein nach haben wir es mit einem geschickten, womöglich gefährlichen Gegenspieler zu tun. Ich möchte nicht, dass Sie mir abhanden kommen. Es war 3 Tage später am Vormittag. Ich war aufgestanden, hatte den Professor angerufen, gefrühstückt und wollte jetzt ein bisschen ausgehen. Ich öffnete die Tür zum Lift zwischen Penthouse und Erdgeschoss, zu dem nur Van Dusen und ich einen Schlüssel hatten. Und wer stand drin? Mr. Phönix, was tun Sie in meinem Lift? Was für eine Frage, Mr. Hedge. Ich warte auf Sie. Ich bin gekommen, um Ihnen eine frohe Botschaft zu bringen, Mr. Hedge. Es ist soweit. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Was ist soweit? Aber Mr. Hedge, Ihr neues Leben natürlich. Sie werden von mir eine neue Identität erhalten, ein neues Gesicht. Ein kleiner chirurgischer Eingriff, absolut harmlos und ungefährlich, das versichere ich Ihnen. Was Sie dann daraus machen, wo und wie Sie in Zukunft zu leben gedenken, das, Mr. Hedge, liegt bei Ihnen. Morgen Abend hole ich Sie ab, sagen wir um 8 Uhr. In Ihrem Penthouse. Halten Sie das Geld bereit. Wie viel? $500,000, Mr. Hedge. Eine halbe Million. Eine halbe Million? In bar, Mr. Hedge. Kein Scheck, kein Wechsel. 300.000 für mich, 200.000 für Sie. Sie brauchen doch Startkapital. Bis morgen, Mr. Hedge. Es wurde ein langer Tag. Zuerst ging ich zu Van Dusen, um Bericht zu erstatten. Er hörte mir ruhig zu und sagte wenig. Eigentlich nur, vertrauen Sie mir, mein lieber Hedge, alles läuft planmäßig. Und nun gehen Sie zu Ihrem Herrn Vater und beschaffen Sie das Geld. Der Alte kriegte fast einen Schlaganfall, als ich eine halbe Million in bar von ihm haben wollte. Aber nach Rücksprache mit dem Professor und nachdem ich feierlich geschworen hatte, er würde alles bis auf den letzten Cent zurückkriegen, versprach er mir, das Geld bis zum nächsten Tag zu besorgen. Abends ging ich kurz lottern, nicht mit Hingabe, eher aus Gewohnheit, dann ins Bett. Plötzlich wurde ich wach. Die Uhr schlug Mitternacht. In meinem Schlafzimmer war jemand. Guten Abend, Mr. Hedge. Mr. Phoenix. Sagen Sie mal, müssen Sie immer so plötzlich auftauchen wie der Teufel aus der Kiste? Wie sind Sie in meine Wohnung gekommen? Warum kann ich mich nicht bewegen? Ich habe mir erlaubt, Sie ein wenig zu fesseln, Mr. Hedge. Warum denn das? Damit Sie nicht auf den Gedanken kommen, mir Widerstand zu leisten. Ich habe mich nämlich entschlossen, den Termin Ihres Verschwindens um einen Tag vorzuverlegen. Auf jetzt und heute, Mr. Hedge. Warum haben Sie mir das nicht vorher gesagt? Das Geld ist noch nicht da und... An Ihrem Geld bin ich ohnehin nicht mehr interessiert, Mr. Hedge. Ihr Fall ist bereits auf meinem Verlustkonto abgebucht. Und ich habe Sie nicht benachrichtigt, Mr. Hedge, weil ich Ihnen nicht traue. Sie hätten Augustus verständigt. Augustus? Sie wollen doch wohl nicht abstreiten, Mr. Hedge, dass Sie mit Augustus gegen mich konspirieren. Meinen Sie etwa Professor Dr. Augustus Van Dusen, den großen Wissenschaftler und Amateurkriminologen? Ganz recht, Mr. Hedge, den meine ich. Wie können Sie sich erlauben, diese bedeutende, diese überragende Persönlichkeit schlicht Augustus zu titulieren? Ich darf das, Mr. Hedge, glauben Sie mir. Sie stehen in ständiger Verbindung mit Augustus. Ich weiß alles. Ich habe jedes Ihrer Telefongespräche mitgehört. Wie haben Sie denn das gemacht? Das möchten Sie wissen, Mr. Hedge, nicht wahr? Augustus plant, mir eine Falle zu stellen mit Ihrer tätigen Unterstützung, Mr. Hedge. Das kann ich nicht dulden. Sie sind in meiner Gewalt. Ich werde Sie bestrafen. Hier, trinken Sie. Ich wehrte mich so gut ich konnte, aber das half mir nichts. Phoenix hielt mir die Nase zu, und als ich schließlich den Mund aufmachte, um nach Luft zu schnappen, schob er mir ein Fläschchen zwischen die Zähne. Ich musste schlucken. Das Zeug schmeckte scheußlich, scharf und bitter. Was ist das? Gift? Nicht doch, Mr. Hedge. Lediglich ein unschädliches Beruhigungsmittel, damit ich Sie ungehindert in meine Klinik transportieren kann. Was haben Sie mit mir vor? Nun, Mr. Hedge, im Prinzip nichts anderes, als ich Ihnen ohnehin zugedacht hatte. eine chirurgische Umgestaltung Ihres äußeren Menschen, Mr. Hedge. Speziell im Bereich zwischen Kehlkopf und Scheitel. Eine Gesichtsoperation. Sehr richtig, Mr. Hedge. Eine Gesichtsoperation, von allerdings ein wenig anderer Art als ursprünglich vorgesehen. Eine neue Situation, Mr. Hedge, erfordert neue Maßnahmen. Es kann mir nicht mehr darum gehen, Ihnen ein möglichst unauffälliges neues Aussehen zu geben, damit Sie in Zukunft unter anderem Namen an anderer Stelle in Frieden, Freiheit und Wohlstand weiterleben können, wie es bereits Mr. Bullocks, Miss Carson, Mr. Fish und Mr. Morgan Jr. tun, unbehelligt von lästigen Partnern, störrischen Verwandten, von quälenden Sorgen und drückenden Problemen. Sie, Mr. Hedge, hatten vor, meinem höchst einträglichen Unternehmen ein Ende zu machen und mich ans Messer zu liefern. Deshalb werden Sie in den Genuss einer ganz besonderen Gesichtsoperation kommen. Ich werde meine ganze chirurgische Kunst aufbieten, Sie von Grund auf umzugestalten, Mr. Hedge. Und wenn ich mit Ihnen fertig bin, dann, Mr. Hedge, dann werden Sie Frankensteins Monster um sein Aussehen beneiden. Dann wird Ihre eigene Mutter... Ihre eigene Mutter, Mr. Hedge, wird schreiend vor Ihnen die Flucht ergreifen. Nein, nicht doch, Mr. Phoenix, nicht doch. Mr. Phoenix, nicht doch. Sie gestatten, meine Herrschaften, dass an dieser Stelle ich die Funktion des Erzählers übernehme. Gewiss eine ungewöhnliche Aufgabe für Professor Van Dusen, den Helden dieser wie vieler anderer Geschichten. Aber da mein Chronist vorläufig nicht in der Lage ist, seines Amtes zu walten, sehe ich keine andere Möglichkeit, als in höchst eigener Person fortzufahren. Ich beginne. Wie Sie sich erinnern werden, meine Herrschaften, hatte Hedge von mir die Anweisung erhalten, mich jeden Tag in aller Frühe anzuläuten. Als er dies nun am 8. April 1901 verabsäumte, sah ich mich veranlasst, nach ihm Ausschau zu halten. Ich begab mich zu jenem Gebäude am Times Square, in welchem, besser auf welchem Hedge ein Dachapartment, Penthouse genannt, bewohnte. Auf mein Läuten der Türglocke erfolgte keinerlei Reaktion. Der Gefahr wegen, welche mein Plan, den Millionärsentführer zu fassen, für meinen Helfer mit sich bringen konnte, hatte ich zu Hedges Schutz gewisse Maßnahmen getroffen. Aus bekannten Gründen war es mir nicht opportun erschienen, die Kriminalpolizei einzuschalten. Und so hatte ich denn die bekannte Detektivagentur Pinkerton beauftragt, Hedge und sein Heim im Auge zu behalten, sie zu beschatten, wie wohl der Fachausdruck lautet. Vor jedem der insgesamt drei Aus- bzw. Eingänge des Hauses befand sich ein Pinkerton-Detektiv. Ich befragte zunächst den Wächter am Haupttor, einen gewissen Samuel Spade. Hier ist er nicht rausgekommen, Professor. So. Wann hat Mr. Hedge das Gebäude betreten? Gestern Abend, 22.50 Uhr. Und seitdem haben Sie ihn nicht zu Gesicht bekommen? Habe ich doch gesagt, Professor. Sie sind völlig sicher. Aber Professor, wir schlafen nie. Auch durch die Hintertür oder über die Feuerleiter hatte Hedge, wie mir die dort postierten Detektive Marlowe und Archer versicherten, das Haus nicht verlassen. Kein Zweifel. Mein braver Assistent befand sich noch im Gebäude. Lag er womöglich hilflos, vielleicht sogar tot in seiner Wohnung? Eine nicht eben angenehme Vorstellung, welche sich nach fachmännischer Öffnung der Tür durch die Herren Spade und Konsorten zum Glück als unzutreffend erwies. Die Wohnung war unergiebig, soweit es Hedge betraf. Stattdessen entdeckte ich gleich hinter der Tür ein Stück Papier, auf welchem sich eine merkwürdige Zeichnung befand. Ein Vogel über einem brennenden Scheiterhaufen. Was soll denn das sein, Professor? Selbstverständlich der sagenhafte Vogel Phönix, welcher, wie uns der römische Dichter Claudianus 4. Jahrhundert nach Christus berichtet, sich im Alter selbst auf einem Scheiterhaufen zu verbrennen pflegte, um 9 Tage später verjüngt aus der eigenen Asche wieder aufzuerstehen. Ja, was es alles gibt. Kein Zweifel, Mr. Hedge wurde entführt. Diese Zeichnung beweist es. Aber aus dem Haus geschafft hat man ihn nicht, da sind wir ganz sicher. Er muss hier irgendwo sein. Die vom Obergeschoss abgesehen 5 Stockwerke dieses Gebäudes werden zur Gänze von den Räumlichkeiten eines Kaufhauses eingenommen. Dass Mr. Hedge sich dort befindet? Unwahrscheinlich, Professor. Praktisch unmöglich. Ich stimme Ihnen zu, mein guter Spade. Dennoch sollten Sie und Ihre Kollegen vielleicht einmal nachsehen. Machen wir, Professor. Dafür werden wir ja bezahlt. Wie erwartet verlief die Durchsuchung des Kaufhauses negativ. Ich stellte eine kurze Überlegung an, basierend auf 2 Tatsachen. Erstens, Hedge hatte das Gebäude nicht verlassen. Zweitens, Hedge war vorzeitig gewissermaßen außerplanmäßig entführt worden. Das bedeutete, der geheimnisvolle Mr. Phönix war in sein und damit auch in mein Geheimnis gedrungen. Das Resultat dieser meiner Überlegung veranlasste mich umgehend, den Besitzer des Hauses, Mr. Hedge Senior, aufzusuchen. Bitte sehr, Professor. Die Baupläne für das Kaufhaus am Times Square. Wenn ich mir auch nicht vorstellen kann, was Sie damit wollen. Ja. Aha. Das Telefonkabel wird von der Straße in den Keller geführt und von dort... Eine Hausvermittlung gibt es nicht, Mr. Hedge? Nein, Professor. Vom Keller gehen die einzelnen Leitungen direkt zu den Anschlüssen ins Warenhaus. Auch ins Penthouse? Ja, natürlich, auch zu dem Apparat im Penthouse. Jeder Teilnehmer kann ohne Umweg über eine Hausvermittlung nach draußen telefonieren. So. Bei dem Namen unten rechts auf den Blättern handelt es sich, wie ich vermute, um den Ihres Architekten. So ist es, Professor. Was denn nun? Tiberius, was denn nun? Merkwürdiger Name, nicht? Wahrscheinlich Ausländer. Noch ganz unbekannt, aber ein tüchtiger Mann, Professor. Mit erstklassigen Ideen. Und unter uns gar nicht teuer. Wenn ich sonst noch etwas für Sie tun kann, dann... Danke, Mr. Hedge. Ich weiß genug. Herrschaften, ist es an der Zeit, dass ich das Wort wieder meinem Chronisten übergebe. Mr. Hutchinson Hedge Junior. Was ist denn, Hedge? Nun nehmen Sie es schon. Nehmen? Was soll ich nehmen, Professor? Nur was schon, das Wort natürlich. Ach so, das Wort, ja... Wo war ich stehen geblieben? Genau genommen waren Sie liegen geblieben, mein lieber Hedge, in Ihrem Bett. Der sogenannte Mr. Phönix hatte Ihnen ein Betäubungsmittel eingeflößt. Die Sinne waren Ihnen geschwunden. Genau, Professor, genau. Und wie ich wieder zu mir komme, liege ich in einem hell erleuchteten Raum, ja, festgeschnallt auf einem Operationstisch. Und über mich beugt sich Mr. Phönix im weißen Kittel, ein Skalpell in der Hand und im Gesicht ein giftiges Grinsen. Wie ich sehe, sind wir wach, Mr. Hedge. Sehr schön. Dann können wir ja mit der Operation beginnen. Ein ganz, ganz exquisites Monster werden wir aus Ihnen machen, Mr. Hedge. Eine ausgesprochene Schönheit sind Sie ja auch jetzt nicht gerade. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich Ihnen das so offen sage. Tun Sie sich nur keinen Zwang ran. Aber nach meiner Operation, Mr. Hedge, werden Sie eine so schauderhafte Fratze Ihr eigen nennen, dass Sie selbst in Ohnmacht fallen werden, wenn Sie in den Spiegel sehen. Sie werden sich bis an Ihr mehr oder weniger seliges Ende hinter einer Maske verstecken müssen, Mr. Hedge. Auf den Jahrmärkten wird man Sie präsentieren als den hässlichsten Mann der Welt. Nur für allerstärkste Nerven. Ihre eigene Mutter, Mr. Hedge, wird vor Ihnen davonlaufen. Sie wiederholen sich. So? Doch was ich Ihnen nun sage, Mr. Hedge, wird Ihnen neu sein. Dessen bin ich sicher. Und Ihr ungeteiltes Interesse finden. Sie werden alle Einzelheiten der Operation miterleben, Mr. Hedge. Jeden Schnitt, jeden Stich, hautnah, Mr. Hedge, und bei vollem Bewusstsein. Ich werde nämlich darauf verzichten, Ihre Sensibilität auszuschalten durch Applizierung von Anästhetika wie Äther, Lachgas oder Chloroform. Keine Narkose? Nein, Mr. Hedge, keine Narkose. So werden Sie in den vollen Genuss meiner Kunst kommen. Sie werden es spüren, Mr. Hedge, wie ich zunächst den Grundschnitt ansetze. Von der Stirn rechts bis zum Kinn und links wieder zur Stirn zurück. Wie ich in die Nase bis auf einen klitzekleinen Stumpf zurückstutze. Doch die Zeit verrinnt, Mr. Hedge, genug geplaudert, schreiten wir zur Tat. Die Operation wird nicht stattfinden. Augustus? Ich bin es, Tiberius. Wir haben uns lange Zeit nicht gesehen. Wie kommst du hierher? Hast du wirklich geglaubt, ich überließe meinen Assistenten tatenlos deiner Rache? Ich wusste, dass Hedge sich noch im Hause befinden musste. Ich wusste ebenfalls, dass du die Telefongespräche zwischen mir und ihm abgehört haben musst. Ich nahm Einblick in die Baupläne. Und als ich den Namen des Architekten las, was denn nur ein simples Anagramm, mein lieber Tiberius, da brauchte ich lediglich 2 und 2 zusammenzuzählen. Ein kurzes Gespräch mit dem ausführenden Bauunternehmen bestätigte meine Vermutung. Unter dem Keller, nahe dem Telefonkabel, waren mehrere in den Plänen nicht ausgewiesene Räume angelegt worden. Hier würde ich dich finden, das wusste ich. Dich, Tiberius, und meinen Freund Hedge. Hurra für Professor Van Dusen. Danke, mein lieber Hedge. Den geheimen Eingang zu deinem unterirdischen Domizil zu entdecken, war nach dem Studium der Pläne eine Kleinigkeit. Im Kohlenkeller. Wie unromantisch, Tiberius, wie ideenlos. Du bist tief gesunken. Was hast du vor, Augustus? Hedge zu retten, das versteht sich. Und dich von weiteren Untaten abzuhalten. Ach ja? Und wie, wenn ich fragen darf, mein guter Augustus, willst du das anstellen? Indem ich an deinen Verstand appelliere, mein guter Tiberius. Ich bin nicht unvorbereitet zu dir gekommen. Dieser Revolver hier wird dich überzeugen, dass ich willens und fähig bin, meine Absichten auszuführen. Ein Revolver, Augustus, wie melodramatisch. Aber wirkungsvoll, Tiberius. Dein lukratives Geschäft, problembeladenen Mitbürgern, soweit sie reich genug sind, deine exorbitanten Honorare aufzubringen, zu einer neuen Identität zu verhelfen. Dieses Geschäft wirst du nun aufgeben müssen. Aber das musst du zugeben, Augustus, es war eine ausgezeichnete Idee. Und auch nicht ausgesprochen kriminell. Oder was meinst du? Sagen wir am Rande, Tiberius. Vielleicht schon ein wenig darüber hinaus. Hedges Entführung jedoch und vor allem der chirurgische Eingriff, welchen du an ihm vorzunehmen gedachtest, überschreiten jedes tolerierbare Maß. Hier bist du zu weit gegangen, Tiberius, entschieden zu weit. Nun ja. Wie es scheint, müssen wir vor der Hand auf unsere hochinteressante kleine Operation verzichten, Mr. Hedge, ein Jammer. Aber noch hast du nicht gewonnen, Augustus. Gewiss, die Firma Phoenix stellt ihren Betrieb ein und Mr. Hedge behält sein gewohntes, langweiliges Gesicht. Aber mich, Augustus, mich wirst du nicht zu fassen kriegen. Ich lege diesen Hebel an der Tür um. Was ist das? Der Raum hat nur einen einzigen Ausgang. Diese Tür aus bestem Edelstahl, wie auch die Wände. Durch Tür und Wände fließt jetzt ein elektrischer Strom von hoher, von tödlicher Spannung. Ich habe nicht nur die Telefonleitung angezapft, mein guter Augustus, sondern auch das Stromkabel. Mit den Händen warst du schon immer sehr geschickt, Tiberius. Du sitzt in der Falle, Augustus. Du und dein Freund Hedge. Und was ist mit dir, Tiberius? Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Augustus. Ich werde die Klinke herunterdrücken, die Tür öffnen. Er fasst wirklich die Klinke an. Und ihm passiert nichts. Nur ein paar Funken. Natürlich geschieht ihm nichts. Durch seine Chirurgenausrüstung aus nicht leitendem Kautschuk ist er isoliert. Sehr richtig. Von der Kappe über Handschuhe und Kittel bis zu den Schuhsohlen. Alles Kautschuk. Ich trete jetzt durch die Tür. Und wenn ich auf dich schieße, Tiberius? Das tust du nicht, Augustus. Ich kenne dich. Leb wohl. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Mit der Zeit werden sich, wie ich fürchte, gewisse Probleme einstellen. Zu meinem Bedauern stehen hier weder Speisen noch Getränke zur Verfügung. Nun, ich schlage vor, Augustus, du denkst dich heraus. Das ist doch, wenn ich recht informiert bin, deine Spezialität. Was jetzt, Professor? Zunächst einmal werde ich Sie von Ihren Fesseln befreien, mein lieber Hedge. Und dann? Dann, mein lieber Hedge, werden wir warten. Sagen wir präzise 30 Minuten. Also warteten wir, der Professor in aller Seelenruhe, ich immer nervöser. Wie sollten wir bloß aus dieser elektrischen Mausefalle herauskommen? Ich zerbrach mir den Kopf, aber mir fiel nichts ein, wie üblich. Die Wartezeit ist um, mein lieber Hedge. Stehen Sie auf. Begeben Sie sich zum Telefonapparat auf dem Tisch rechts von Ihnen. Ja, dort. Sie lassen sich mit dem städtischen Elektrizitätswerk verbinden und veranlassen, dass die Stromleitung, welche die Gebäude um den Times Square versorgt, für eine gewisse Zeit abgestellt wird. Genial, Professor. Aber warum haben wir das nicht gleich gemacht? Wozu eine halbe Stunde warten? Mein lieber Hedge, ich hatte meine Gründe. Am Abend dieses ereignisreichen Tages saßen wir in Van Dusens Salon beisammen. Der Professor, ich und Detective Sergeant Caruso, dem eine Überraschung bevorstand. Was den kuriosen Fall der verschwundenen Millionäre betrifft, Caruso. Ja, Professor? Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, auf eine Beschäftigung mit dieser im Grunde doch recht banalen Angelegenheit zu verzichten. Wie ich bereits zu einem früheren Zeitpunkt auszuführen Gelegenheit fand, erfordern Aufgaben von höchstem wissenschaftlichen Belang meine volle, ungeteilte Konzentration. Sie geben auf, Professor. Ja, ja, wenn Sie es so ausdrücken wollen, Caruso. Zu schwer für Sie, was? Hab ich mir doch gleich gedacht. Ich kann Ihnen jedoch versichern, Caruso, wie seit unserem letzten Gespräch keine prominente Persönlichkeit aus New York mehr verschwunden ist, so wird es auch in Zukunft keine verschwundenen Millionäre mehr geben. Der Fall ist beendet, Caruso. Aber nicht gelöst, Professor. Dies anzunehmen steht Ihnen frei. Und nun will ich Sie nicht länger aufhalten, Caruso. Zweifellos fordern wichtige Geschäfte dringend Ihre Anwesenheit im Polizeipräsidium. Ach, wissen Sie, Professor, für einen zweiten Whisky habe ich noch Zeit. Wenn der Professor sagt, Sie müssen gehen, Caruso, dann gehen Sie auch. Da ist die Tür. Tja, dann Wiedersehen, Professor. Mr. Hatch? Also das verstehe ich nicht, Professor. Warum haben Sie ihm nicht alles erzählt und den wohlverdienten Ruhm eingeheimst? Mein lieber Hatch, was ist mir Ruhm? No. Außerdem habe ich für mein Schweigen einen höchst gewichtigen Grund persönlicher Natur. Was denn, Professor? Wenn Sie versprechen, es vorläufig für sich zu behalten, will ich Ihnen das Geheimnis verraten, mein lieber Hatch. Tiberius, der angebliche Mr. Phoenix, ist mein Bruder. Ihr Bruder? Tiberius van Dusen, welcher sich gelegentlich unter Umstellung der Buchstaben seines Namens, was denn nun zu nennen beliebt, ein hochbegabter Architekt, Chirurg und Techniker, leider in moralischer Hinsicht nicht völlig einwandfrei. Wie ist das noch möglich, Professor? Sie ein Kriminologe und Ihr Bruder Tiberius ein Krimineller. Ein Krimineller? Dies denn nun doch nicht, mein lieber Hatch. Tiberius ist lediglich ein wenig instabil. Deshalb habe ich ihm ja auch die Flucht ermöglicht. Das wahrhaft kriminelle Element der Familie von Dusen ist mein zweiter Bruder, Caligula. Ein genialer Verbrecher. Ich kann nur hoffen, mein lieber Hatch, dass Sie ihn niemals kennenlernen. Damit, meine Damen und Herren, war der Fall zu Ende. Bis auf ein Problemchen von geringer Relevanz, wie Van Dusen meinte. Falls Sie wissen wollen, wie es in meiner Ehe mit Penny weiterging, dann kommen Sie mit in unser trautes Heim in der Fifth Avenue. Wo bist du gewesen, Haha? Weißt du, wie spät es ist? Du riechst ja nach Alkohol. Aber Penny, Mäuschen, ich war doch bloß bei Professor Van Dusen. Bloß bei Professor Van Dusen, ja. Wenn ich das schon höre. Jetzt ist aber endgültig Schluss mit diesem angeblichen Assistieren beim Professor. Ach. Hast du mich verstanden? So könnte es sein, Penny. Wenn wir wirklich verheiratet wären, haha. Gott sei Dank war es nur eine Scheintrauung. Ja, mit einem Schauspieler als Pastor. Gott sei Dank. Ja. Wir sind kein Ehepaar, haha. Nein, also brauchen wir uns auch nicht zu streiten. Gehen wir essen, Penny? Zu Delmonico. Gute Idee, haha. Professor Van Dusen und die verschwundenen Millionäre. Ein Kriminalhörspiel von Michael Koser. Mit Friedrich W. Bauschulte als Professor Van Dusen und Klaus Herm als dessen Chronist und Begleiter Hutchinson Hatch. In der Rolle des Mr. Phoenix hörten Sie Henning Schlüter. Die anderen Schauspieler waren Heinz Giese, Herbert Weisbach, Edith Hanke, Ingolf Gorgis, Maren Kreumann und Krikor Melikian. Ton und Schnitt Georg Fett und Inge Görgner. Regieassistenz Sylvia Rauer, Regie Rainer Klute.